Wenn Allah in die Irre gehen lässt, der hat keinen, der ihn rechtleiten könnte. Er lässt sie in ihrer Auflehnung umherirren.